Meine Damen und Herren, hier beginnt ein neues Niemandsland. Es ist Samstag, der 20. August 2016. Ein wunderschöner Samstagmorgen hier im Zentrum von Barcelona. Sonnenschein, Temperaturen um die 27 Grad. Ein bisschen ins Schwüle spielend, das Wetter. Aber noch kann man es gut aushalten, besonders hier im Studio. Ich habe nämlich alle Fenster auf und hier weht ein kleiner Wind durch. Wir melden uns wieder nach ungefähr 3 Wochen Sendepause von Niemandsland. Wir waren nämlich in der Sommerfrische, wir waren verreist. Und heute mit frischen Kräften wieder hier. Wie immer auf 91.4 FM, Contrabanda. Jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr direkt von der Plaza Real. Auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Und ich weise auf unseren Podcast hin. www.niemandsland.contrabanda.org. Wir machen eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir senden natürlich auch weltweit. Wir bieten Unterhaltung, Informationen, Hintergründe und jede Menge Musik. Und niemals zu vergessen, Contrabanda ist ein freies Radio, das heißt selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskatz. Ab und ich geh damit in den Hof. Und ich trag ich und nehm den Schinken wieder mit hoch. Und morgen versuch ich es mit einem Knochen. Dach ist ein Himmel, du sagst, dir geht es gut. Ich hab gesehen, was ich sah, und manchmal ist das schon Gewissheit genug. Ja, ich hab gesehen, was ich Niemandsland Geschichte. Berlin 1936, als Hitler mit Olympia spielte. Vor 80 Jahren feierte Adolf Hitler seine Spiele in Berlin. Alle Versuche, die Wettkämpfe in der Diktatur zu boykottieren, scheiterten an Funktionären des Olympischen Komitees. Ein Lehrstück über politischen Zynismus und moralische Korruption. Von Oliver Hilmes. Schwüle, Regen, Kälte. Ein fast schon monströser Sommer, vermerkte Thomas Mann am 1. August 1936 in seinem Tagebuch. Nach dem Frühstück blieb noch etwas Zeit fürs Schreiben, ehe er mit Frau Katja zu einem Spaziergang durch Küsnacht bei Zürich aufbrach, wo die Eheleute Mann seit Adolf Hitlers Machtübernahme vor 3 Jahren lebten. Am Abend betrachtete der Literaturnobelpreisträger das große Feuerwerk, das anlässlich des Schweizer Nationalfeiertags den Zürichsee in bunte Farben tauchte. Mit Böllern und Raketen gedachte die Eidgenossenschaft ihrer Gründung durch den Rütli-Schwur, der der Legende nach vor über 600 Jahren ein Bündnis gegen die tyrannischen Habsburger schmiedete. Etwa 700 Kilometer Luftlinie von Thomas Manns Schweizer Exil entfernt, im Berliner Olympiastadion, wurde ebenfalls gefeiert, wenn auch aus anderen Gründen. In der Arena waren am Nachmittag des 1. August 1936 die Spiele der 11. Olympiade eröffnet worden. Eigentlich hätten die Wettkämpfe bereits 20 Jahre zuvor im kaiserlichen Berlin stattfinden sollen, doch noch während der Vorbereitungen war der Erste Weltkrieg ausgebrochen, als dessen Folge das Ereignis ausfiel. Von den folgenden Olympischen Spielen in Antwerpen 1920 und Paris 1924 war Deutschland ausgeschlossen. Erst 1928 in Amsterdam durfte wieder eine deutsche Equipe antreten. 10 Jahre nach Kriegsende war die Weimarer Republik wieder ein anerkanntes Mitglied der Völkerfamilie. Im Mai 1931 erhielt Berlin gegen den Rivalen Barcelona mit großer Mehrheit sogar den Zuschlag für die Spiele des Jahres 1936. Doch nun, im Sommer 1936, war die deutsche Demokratie passé und Berlin bildete das Epizentrum einer brutalen Diktatur, die politische Gegner verfolgte, einsperrte oder ermordete. Sollten Olympische Spiele in einem solchen Land stattfinden? Durfte sich der Sport zum Handlanger der Tyrannei machen lassen? Hätte das Internationale Olympische Komitee, IOC, unter diesen Umständen die Spiele nicht von Berlin wegverlegen müssen? Intellektuelle wie Heinrich Mann hegten keinen Zweifel daran, dass Nazi-Berlin der denkbar ungeeignetste Ort sei, um ein großes Sportfest zu feiern. Glauben Sie mir, warnte der Schriftsteller noch im Juni 1936 in Paris, diejenigen der internationalen Sportler, die nach Berlin gehen, werden dort nichts anderes sein als Gladiatoren, Gefangene und Spaßmacher eines Diktators, der sich bereits als Herr der Welt fühlt. Doch es war zu spät. Die ersten Athletinnen und Athleten befanden sich zu dieser Zeit bereits auf dem Weg ins olympische Dorf. Wie konnte es dazu kommen? Es waren drei Funktionäre, die Hitlers Berlin begutachteten, um eine Entscheidung zu treffen. Der erste erklärte sich für politische Fragen nicht zuständig, der zweite bewunderte den Führer und der dritte war ein Rassist. Der erste war IOC-Präsident Henri de Bayet-Latour, der zweite war der Präsident des amerikanischen Olympischen Komitees Avery Brundage und der dritte war der vom Olympischen Komitee entsandte General Charles H. Sherrill, der Hitlers Gradlinigkeit lobte. Bedenken gegen Berlin als Austragungsort der Spiele hatte es im Vorfeld viele gegeben. Dass die Wettkämpfe trotzdem in der Hauptstadt des Dritten Reiches stattfinden konnten, war den Machenschaften einiger Sportfunktionäre geschuldet. Die Geschichte der Berliner Spiele ist somit zugleich ein Lehrstück über politischen Zynismus und moralische Korruption. Schon bald nach Adolf Hitlers Machtübernahme 1933 formierte sich eine breite internationale Protestbewegung, in deren Zentrum die Frage stand, ob das Regime jüdischen Sportlern aus Deutschland die Teilnahme an den Spielen erlauben würde. Sollte dies nicht garantiert sein, so die Forderung vor allem in Großbritannien und den Vereinigten Staaten, müsse die internationale Gemeinschaft das Berliner Sportfest boykottieren. Das IOC erklärte sich jedoch, wie so oft in seiner Geschichte, für solche politischen Fragen nicht zuständig. Präsident Henri de Bayet-Latour verwies auf die inneren Angelegenheiten Deutschlands, in die man sich nicht einmischen wolle. Wenn das Reich keine jüdischen Sportler nominiere, lavierte der Belgier, sei das seine Sache. Doch Bayet-Latour unterschätzte die amerikanische Öffentlichkeit, die sich mit diesen Ausreden nicht zufrieden geben wollte. Als der politische Druck in den USA immer größer wurde, entsandte das amerikanische Olympische Komitee AOC im September 1934 seinen Präsidenten Avery Brundage nach Berlin, der die Lage der jüdischen Sportler in Deutschland begutachten und über einen möglichen Boykott der Spiele mitentscheiden sollte. Der 47-jährige Geschäftsmann war bislang nicht als Freund der Juden in Erscheinung getreten, wohl aber als Bewunderer Adolf Hitlers. Brundage blieb 6 Tage in der Reichshauptstadt. Er traf deutsche Regierungsvertreter, besichtigte das im Bau befindliche Olympiagelände, das ihn als Bauunternehmer besonders interessierte, besuchte verschiedene Berliner Museen, man sammelte Kunst und ließ es sich gut gehen. Ein Treffen mit den Verantwortlichen des jüdischen Sports in einem Berliner Luxushotel geriet indes zur Farce. Auf die Nachricht, dass Juden nicht Mitglieder eines deutschen Sportvereins sein konnten, erwiderte Brundage: In meinem Club in Chicago haben Juden ebenfalls keinen Zugang. Der Besucher aus Amerika konnte darin keine Diskriminierung erkennen. Ich erhielt die schriftliche Zusicherung, erklärte Brundage nach seiner Rückkehr in die USA, dass es keine Diskriminierung von Juden geben wird. Man kann nicht mehr als das verlangen, und ich denke, dass die Garantie erfüllt werden wird. Damit war die Sache für Brundage erledigt. Einen Boykott der Spiele hatte er nie ernsthaft in Erwägung gezogen. Doch auch nach Brundages Votum verstummte der Protest nicht. Im Sommer 1935 sah sich das IOC schließlich veranlasst, mit Charles Hitchcock Sherrill einen eigenen Unterhändler nach Berlin zu entsenden. Dessen Aufgabe bestand nicht darin, die politischen Verhältnisse in Deutschland ergebnisoffen zu prüfen, sondern einen Boykott unter allen Umständen zu verhindern. Der Auftritt des 68-jährigen Amerikaners gab der Geschichte jedenfalls die entscheidende Wendung. Charles H. Sherrill, Jurist, Brigadegeneral AD, Hochschulmäzen und Diplomat, erwies sich nicht nur als findiger Sportfunktionär, sondern auch als glühender Verehrer Adolf Hitlers. Bereits im Juni 1933 hatte er den neu gewählten deutschen Reichskanzler in einem Leserbrief in der New York Times als starken Mann Europas gerühmt. Als Sherrill am 24. August 1935 von Hitler zu einem einstündigen Gespräch empfangen wurde, hatte er sein Ostererlebnis. Über die Begegnung mit dem deutschen Diktator verfasste Sherrill einen Bericht, den er an niemand Geringeren als den amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt schickte. Darin schwärmte der Besucher von Hitlers persönlicher Bescheidenheit, von seinem geradlinigen Charakter und seiner beeindruckenden körperlichen Verfassung. Voller Stolz notierte Hobbyhistoriker Sherrill, dass sein 1931 erschienenes Buch Bismarck und Mussolini auf Hitlers Schreibtisch gelegen habe. Dass der Führer, der englischen Sprache unkundig, kaum in der Lage gewesen sein dürfte, den 300-Seiten-Schmöker zu lesen, erwähnte Sherrill allerdings nicht. Neben dem amerikanischen Präsidenten ließ Sherrill eine Kopie seines Berichts über die deutsche Botschaft in Washington auch an Joseph Goebbels Propagandaministerium übermitteln. Berlin sollte keinen Zweifel an Sherrills freundlicher Haltung haben. In der Sache zeigte sich Hitler nicht gesprächsbereit. Die Juden würden nicht unterdrückt, log er Sherrill ins Gesicht, sondern nur vollständig von der deutschen Bevölkerung separiert. Insofern könnten Juden keinesfalls Mitglied der deutschen Olympiamannschaft sein. Sherrill ging nun seinerseits in die Offensive. Wenn Hitler auf diesem Standpunkt beharre, würden die Amerikaner die Spiele boykottieren. Mehr noch, dem IOC werde vermutlich nichts anderes übrig bleiben, als die Wettkämpfe von Berlin wegzuverlegen. Hitler polterte, dass man in diesem Falle eben rein deutsche Olympische Spiele veranstalten würde. Doch diese Drohungen waren nicht mehr als heiße Luft, denn in Wahrheit mussten Hitler wie auch das IOC größtes Interesse an der Teilnahme der Amerikaner haben. Die Vereinigten Staaten galten als die Sportnation Nummer eins. Deren Fernbleiben hätte die Spiele um ihre sportliche und politische Bedeutung gebracht und möglicherweise auch die Franzosen und Briten zum Rückzug animiert. Das wusste natürlich auch General Sherrill, der dem Führer nun einen diplomatischen Ausweg wies. Die Regierung solle die jüdischen Sportverbände auffordern, einen Vertreter für die deutsche Mannschaft zu benennen. Sherrill deutete es zwar nur an, doch mit seinem Vorschlag war die Idee des Alibi-Juden geboren. Hitler versprach eine Prüfung und lud seinen amerikanischen Verehrer als Ehrengast zum Reichsparteitag der NSDAP jenes Jahres nach Nürnberg ein. Charles H. Sherrill nahm die Einladung dankend an. Während seines viertägigen Aufenthalts in Mittelfranken führte IOC-Mitglied Sherrill weitere Unterredungen mit dem zuständigen Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten, der dem amerikanischen Vorschlag mehr und mehr abgewinnen konnte. Selbstverständlich werde man jüdische Sportler in die deutsche Mannschaft aufnehmen, heuchelte man fortan, sofern diese in olympiareifer Verfassung seien. Mit dieser Einschränkung war indes der Willkür Tür und Tor geöffnet, denn wer als olympiareif zu gelten hatte, entschied nur Hans von Tschammer und Osten. Als Sherrill Nürnberg verließ, hatte man sich offensichtlich schon auf Helene Mayer als Kandidatin geeinigt. Am 21. September 1935 lud Tschammer die jüdische Fechterin in die deutsche Equipe ein. Zurück in den Vereinigten Staaten erteilte Charles H. Sherrill der Berliner Regierung die Absolution und erklärte, dass ihn die Behandlung der Juden in Deutschland ebenso wenig etwas anginge wie das Negerlünchen in den Südstaaten. Zuletzt verstieg er sich sogar dazu, den amerikanischen Juden unmissverständlich zu drohen. Das Deutsche Nachrichtenbüro, die offizielle Presseagentur des Deutschen Reiches, kabelte Sherrills Worte nach Berlin. Wir haben in Vereinigten Staaten 500.000 USA-Athleten, die sich auf Olympiaspiele und Deutschlandreise vorbereiten. Wenn diesen Athleten plötzlich klar wird, dass ungefähr 5 Millionen Juden bei einer USA-Bevölkerung von 120 Millionen versuchen oder gar erreichen, dass sie ihrer nie wiederkehrenden Gelegenheit beraubt werden, dann werden wir ziemlich sicher antisemitische Schwierigkeiten erleben, die viele Jahre dauern werden. Mit anderen Worten, die Juden sollten sich davor hüten, als Spielverderber zu erscheinen. Mit Helene Mayers Eintritt in die deutsche Olympiamannschaft fiel die internationale Boykottbewegung in sich zusammen. Doch was wäre geschehen, wenn die Amerikaner und einige weitere Nationen nicht nach Berlin gereist wären? Was hätte ein Boykott bewirken können? Sicher ist, dass Spiele ohne die Westmächte Hitlers Strategie, sich als friedliebender Staatsmann zu gerieren, durchkreuzt hätten. In Hitlers Choreografie standen die Olympischen Spiele als eine Art Wiedergutmachung am Ende einer Reihe politischer Provokationen und Erpressungen. Mitte Oktober 1933 hatte Deutschland den Austritt aus dem Völkerbund sowie der Genfer Abrüstungskonferenz erklärt und damit den Startschuss für eine massive Wiederaufrüstung gegeben. Keine zwei Jahre später, Mitte März 1935, führte Hitler die allgemeine Wehrpflicht ein und vergrößerte die Wehrmacht von 100.000 auf 550.000 Mann. Wenige Monate vor der Eröffnung der Berliner Spiele landete der Diktator dann seinen vorerst dreistesten Coup, als er deutsche Truppen in das entmilitarisierte Rheinland einmarschieren ließ und so wieder einmal internationale Abkommen brach. Damit hatte Hitler den Westmächten im Frühjahr 1936 einen veritablen Kriegsgrund geliefert, doch nichts geschah. Bis auf den Austausch von Protestnoten verhielten sich die Regierungen in London und Paris ruhig. So stellte Hitler die Unentschlossenheit der Westmächte bloß und konnte dann wenige Wochen später, bei den Olympischen Spielen, sein vermeintlich freundliches Gesicht zeigen. Über 4 Jahrzehnte nach dem gescheiterten Boykott der Olympischen Spiele in Berlin wurde das Sportfest erneut zur Arena politischer Auseinandersetzungen. Als Ende 1979 die Sowjetunion in Afghanistan einmarschierte, sagten über 40 Staaten, darunter auch die Bundesrepublik, ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen im Juli 1980 in Moskau ab. Es hat nichts gebracht, erinnerte sich der damalige deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt Jahre später in einem Interview. Die russischen Fernsehzuschauer haben gar nicht gemerkt, dass ein paar Staaten gefehlt haben. Auf die Frage, ob denn jeder Schurke die Chance bekommen sollte, sich vor der Weltöffentlichkeit als friedliebender Gastgeber darzustellen, antwortete Schmidt: Nein, gleichwohl würde ich es begrüßen, wenn der internationale Sport von politischen Einflüssen so frei wie möglich bliebe. Doch diese grundsätzliche Haltung führt in die Irre. Ob Berlin 1936, Sochi 2014 oder die Fußball-WM in Katar 2022. Solange sich internationale Sportorganisationen und deren Funktionäre vor den Karren zweifelhafter Regime spannen lassen, solange wird der Sport nicht frei von politischen Einflüssen sein. Das ist die Lehre aus 1936. Berlin 1936, als Hitler mit Olympia spielte, ist ein Artikel von Oliver Hilmes. Oliver Hilmes ist Historiker und Autor des Bestsellers Berlin 1936, 16 Tage im August. Erschienen im Siedler Verlag. Sie hörten eine Niemandsland-Produktion. 2016. You are listening to Niemands Land, a radio show in German. 91.4 FM Contrabanda in Barcelona. You are what you hear. Manche gehen in den Keller. Und welche rauf zum Dach, welche schlafen satt und träge, und die anderen liegen wach. Einer sagt, er hat eine Karte, und da steht genau drauf, wie es in Zukunft für ihn aussieht, und genauso war's dann auch. Irgendwann wird's Regen geben, das ist sicher. Soweit ich weiß, irgendwann wird's Regen geben. Und mir wär's lieber, es wär nicht gleich. Einer schlägt einen Nagel ein mit der bloßen Faust, und ein anderer sagt, er holt ihn mit den Zähnen wieder raus. Manche stehen auf einer Leiter und die anderen sehen raus. Und ich weiß, die unten warten und die oben tun es auch. Irgendwann wird's Regen geben. Das ist sicher, soweit ich weiß. Irgendwann wird's Regen geben. Mir wär's lieber, es wär nicht gleich. Und mein Mädchen steht im hohen Gras und ich weiß, dass sie mich liebt. Sie sieht in den Himmel und ein Wind geht durch ihr Haar. Sie sagt, alles wird vertrocknen. Ich sag, warten wir's mal ab. Irgendwann wird's Regen geben. Das ist sicher, soweit ich weiß. Irgendwann wird's Regen geben. Nur mir wär's lieber, es wär nicht gleich. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Niemandsland. Kurz vor 10:30, meine Damen und Herren, hier im Zentrum von Barcelona senden wir direkt live von der Plaza Real. Niemandsland. Eine Sendung nicht nur und nicht immer in deutscher Sprache, aber meistens oder fast. Olympia 2016 in Rio geht langsam zu Ende. Die deutschen Athleten hatten ja in Rio de Janeiro eine sogenannte Mission. Jawohl, sie wollten ihr Land, das sich von den Spielen entfremdet hatte, wieder für den Leistungssport begeistern. Was war nicht alles geschehen? Kommerz, Doping, Betrug, eingebaute Hilfsmotoren in Fahrrädern und was da alles auf die Leute zukam. Niemand glaubte mehr an saubere Spiele. Schon allein der Rummel um die Vergabe an Diktaturen wie Katar ließ die Leute und Sportveranstaltungen an andere Länder, die zweifelhafte politische Regime haben, ließ die Leute zweifeln an dem Sinn und dem Unsinn des Ganzen. Wie gesagt, die deutsche Mannschaft ist in Rio de Janeiro auf einer Mission. Sie will die Menschen zu Hause versöhnen mit den Olympischen Spielen, mit einer Veranstaltung, von der sich die Deutschen zuletzt entfremdet hatten. 449 Sportler hatte der Deutsche Olympische Sportbund, DOSB, nach Brasilien geschickt. Sie sollen Leistung zeigen, aber auch Bilder und Storys produzieren, die sinnstiftend sind in einer Zeit, in der sich gute Argumente für den Spitzensport kaum noch finden lassen. Die Spiele von Rio sollen eine Zeitenwende sein. Das Medaillenzählen bei Olympia gehörte lange zur Lieblingsdisziplin der Funktionäre. Dieses Mal sei das Ziel ein anderes. Das sagt der DOSB-Präsident Alfons Hörmann. Man wolle keine Siege um jeden Preis sehen, dafür anständige, demütige Athleten, die der Heimat den Sport wieder näher bringen. Hört, hört! Ja, die Deutschen haben sich vorgenommen, mehr Wert auf ihre Außendarstellung zu legen als auf Goldmedaillen. Es ist ein schwieriges Unterfangen und es stellt sich die Frage, wie ist es möglich, Botschafter zu werden für Ideen und Werte, an die daheim längst niemand mehr glaubt. Erstmal musst du verstehen, dass du hier nicht nur deine Sportart vertrittst, sondern alle Sportarten. Das sagt zum Beispiel Moritz Fürste. Der Kapitän der deutschen Hockeymannschaft sitzt auf einer Parkbank im Olympischen Dorf. Fürste, der ist 31 Jahre alt, 5-Tage-Bart und Base Cup, gewann schon 2x Gold bei den Spielen. 2008 in Peking und 2012 in London. In Rio ist er so etwas wie ein Klassensprecher des deutschen Teams. Nun ja, wir wissen, die deutschen Hockeymänner sind mittlerweile ausgeschieden. Gold war diesmal nicht drin, aber sie haben toll gespielt und gekämpft. Nun ja, das Olympiagefühl klingt wie ein romantisches Ideal. Doch die Frage muss erlaubt sein, ob diese Träume noch im Verhältnis stehen zum Geld und den Ressourcen, die sie verschlingen. Man braucht sich ja nur einmal in Rio de Janeiro umzuschauen und zu sehen und zu hören und zu analysieren, was Leute sagen, die sich gut auskennen, die die Stadt gut kennen, die die Verhältnisse gut kennen. Journalisten zum Beispiel, wie im Spiegel. Sport und Armut, getrennt von Soldaten mit Helmen, Sonnenbrillen und Sturmgewehren, manchmal auch von gepanzerten Militärfahrzeugen. Es sind groteske Bilder, die in Rio entstehen. Natürlich kommt es auf die Perspektive an, das muss man natürlich immer sehen. 150.000 Zuschauer strömen natürlich jeden Tag in die Wettkampfarenen und in die Stadien, in den Olympiapark in Barra de Tijuca. Viele kommen in den gelben Trikots der brasilianischen Fußballnationalmannschaft. Sie haben Olympia angenommen, sie jubeln und tanzen auf den Tribünen und manchmal haben sie Lust, sich einzumischen. Wer zurückliegt, wird angefeuert und wer führt, wird ausgepfiffen. Wir haben da doch ziemlich viele hässliche Szenen erlebt, zum Beispiel bei den Strand-Beach-Volley-Spielen, wo brasilianische Spieler verwickelt waren, die dann zurücklagen und das Publikum hat den Gegner auf hässliche Weise brutal gestört und ausgepfiffen. Aber gut, mit sowas muss man rechnen als Sportler, das trainieren die ja. Jedenfalls, der deutsche Sportfunktionär DOSB-Präsident Hörmann will seine deutsche Mannschaft abgrenzen. Er will die olympische Welt in Gut und Böse einteilen. Er nennt es den deutschen Weg. Es ist eine Strategie, die vernünftig klingt und ihm trotzdem zum Verhängnis werden kann. Viele, die sich gerade über Russland aufregen, vergessen, dass es die Deutschen waren, die bei den Winterspielen 2014 in Sotschi den ersten Dopingfall zu verantworten hatten. Jawohl, schon vergessen, die Biathletin Efi Sachsenbacher-Steele wurde positiv auf ein Stimulanzmittel getestet. Sollte es solch einen Fall in Rio wieder geben, wäre die Idee des deutschen Weges ganz schön blamiert. Den Menschen in Rio werden die Sommerspiele als Versprechen auf ein besseres Leben verkauft. Die Lüge, die überall alle 4 Jahre verbreitet wird. Bislang sind in der Stadt nur Kunstwelten und Trennlinien entstanden, schreibt der Spiegel in seiner Ausgabe von vergangener Woche zum Thema Drinnen und draußen Brasilien. Eine bessere Welt schaffen durch nachhaltige Spiele, das ist das offizielle Motto des Internationalen Olympischen Komitees IOC. Aber wie soll das gehen in einer komplexen, krisenhaften Stadt wie Rio de Janeiro? Bislang sind es vor allem neue Welten, die diese Spiele schaffen. Überall, so scheint es, verlaufen jetzt Trennlinien, die die Stadt in verschiedene Sektoren einteilen. In ein Drinnen und ein Draußen, in künstlich ausgeleuchtete Bühnen und in tote Winkel. Es gibt die sogenannte Olympische Familie und es gibt Menschen wie Frau Anna Silva. Zwischen ihnen stehen Mauern, Soldaten oder Röntgenapparate. Entlang der Hauptverkehrsachsen verstellen kilometerlange Sichtblenden den Blick auf die dahinter liegenden Favelas. Die Favelas, das sind die Elendsviertel in Rio. Die Shuttlebusse, die die Sportler und Athleten zu den Wettkampfstätten bringen, rauschen dort auf eigenen Fahrspuren vorbei. Es kommt selten vor, dass sich diese Welten überschneiden, wie am Tag nach der Eröffnungsfeier, als eine Kugel im Pressezentrum der Reitanlage von Deodoro einschlug. Ein Querschläger, erklärte der Verteidigungsminister. Drogenhändler wollten eine Drohne abschießen, die sie ins Visier genommen hatte. Silva ersetzte eine überlastete staatliche Institution, deren Betrieb in den vergangenen Jahren immer wieder runtergefahren wurde. Erst machte die Orthopädie des Carlos Chagas dicht, dann schloss die Gynäkologie. Es geht um den systematischen Abbau von Krankenhäusern. Auf der Kinderstation gibt es heute ab 16 Uhr keine Ärzte mehr. Es fehlen Antibiotika und von 6 Krankenwagen sind 4 außer Betrieb, weil nicht genügend Geld da ist, um Ersatzteile zu kaufen. So sieht's mittlerweile im Sozialwesen und im Gesundheitswesen in der Stadt Rio de Janeiro aus. Dies ist ein Zustandsbericht, so schreibt der Spiegel, den man aus vielen Krankenhäusern Rio de Janeiros hört. Im Hospital da Posse, heißt es, bringen die Patienten ihre Windeln, Spritzen und Kanülen selbst mit. Im Pedro Ernesto stürzte im Juni nach einem Wasserschaden die Decke eines OP-Saales ein, was tagelang die Chirurgie lahmlegte, weil niemand mehr da war, der den Schutt entsorgte. Genauso ist niemand mehr da, der die medizinischen Geräte repariert, der die Wäsche reinigt oder die Toiletten sauber macht. Überall in Rio ziehen private Unternehmen, die mit ihrem Basispersonal den Krankenbetrieb am Laufen halten, ihre Angestellten ab, weil sie die öffentliche Hand seit Monaten nicht mehr bezahlt. Als der Bundesstaat Ende vergangenen Jahres den Gesundheitsnotstand ausrief, summierten sich die Schulden, die er bei diesen Firmen hatte, auf knapp 400 Millionen Euro. Nun ja, es ist tatsächlich kein Sommermärchen, was da in Rio de Janeiro läuft. Zumindest nicht für die Menschen, die in dieser Stadt leben müssen und unter den elendesten Bedingungen dahin vegetieren müssen. Man hat ja immer gesagt, die Leute wollen in Deutschland keine Olympiaden mehr. Das stimmt nicht. Was die Leute nicht mehr wollen, ist dieser unglaubliche Rummel aus Korruption, Kommerz und betrügerischen Machenschaften der Sportfunktionäre und der Industrie, wenn eine Stadt plötzlich zur Olympiastadt wird und die Gentrifizierung erreicht dann immer wieder unerträgliche Grenzen. Dagegen wehren sich die Leute, nicht gegen den Sport. Besonders Sportfans wehren sich gegen solche Geschichten. Ich habe hier eine Reportage, die möchte ich dem Niemandsland-Hörerpublikum vorstellen. Es geht da um Sportbetrug bei Olympia und um die Lüge des sauberen Sports. Diese Reportage habe ich übernommen von der ARD. Der Athlet ist ein Künstler. Das Werk, das er gestaltet, sein Körper. Zugleich Instrument für außergewöhnliche Fähigkeiten. So war das in der griechischen Hochkultur und so ist es heute. Das Größte für den Athleten, bei Olympia zu starten. Fest des Friedens und der Völkerverständigung. Hochamt des fairen Wettstreits. Halb so viel wäre genug, wäre es nur wahr. Diese ganzen Großereignisse, ob Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, beispielsweise in der Leichtathletik, im Schwimmen, im Radsport. Das waren großflächig Inszenierungen des Sportbetrugs. Und wir haben das alle im Fernsehen gesehen und sind eigentlich für dumm verkauft worden. Gedopt wurde immer. Doch in Russland gibt es eine neue Qualität des kriminellen Betrugs. Staatsdoping. Wissenschaftlich und äußerst konspirativ durchgeführt. Ein Skandal, der Olympia in den Abgrund reißen könnte. Aufgedeckt hat ihn der ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt. Kronzeuge, der ehemalige Leiter des Moskauer Antidoping-Labors Grigori Rodchenkov. Es ist systemisch, es ist von oben bis unten durchstrukturiert. Es ist mithilfe des Geheimdienstes, das kennen wir auch aus DDR-Zeiten, gestützt worden. Es geht um Vertuschung und Dopingunterstützung auf allerhöchster Ebene bis in Regierungskreise hinein. Und das hat dazu geführt, dass Großereignisse, sportliche Großereignisse eigentlich ein Muster ohne Wert sind, weil sie eigentlich nur ganz große Betrugsszenarios waren. Eine hochkriminelle Veranstaltungsbühne, ein hochkrimineller Geschäftsbereich, in dem wirklich alles zu besichtigen ist, was wir in der gängigeren Welt der Kriminalität, insbesondere im Bereich mafiöser Netzwerke, auch kennen. Natürlich war Olympia nie unschuldig. Der französische Baron de Coubertin initiierte, in zeittypischer antiken Verklärung, die Wiederbelebung der Olympischen Spiele. Ein Fest zur Ehre der Menschlichkeit. Ideal und Realität klafften schon da ein wenig auseinander. Im Olympischen Komitee saßen immer wieder sehr viele Offiziere, Generäle. Also die Vorstellung, man würde Frieden bringen, ist die Idealvorstellung. Und Die Realität war zum Beispiel auch der Kolonialismus. Coubertin, der Menschenfreund, fand den Kolonialismus toll. Sport ist Politik. Im willkürlichen Wechsel zwischen Rigorosität und Opportunismus unterwirft sich das IOC 1936 dem Hitlergruß. 32 Jahre später, freilich, sieht man sich gezwungen, Athleten, die für Black Power demonstrieren, auszuschließen. Das hat Kontinuität beim IOC und ihren Chefs, eine klebrige Nähe zu autoritären Regimes und das Prinzip der Anmaßung. Das Olympische Komitee hat im Grunde alle Insignien eines Staates, hat im Grunde fast alle Rechte eines Staates und funktioniert aber in mancher Hinsicht dennoch wie ein Schweizer Kegelclub. Die Sportler spielen dabei eine untergeordnete Rolle. Meist sind sie die Letzten in der großen Verwertungskette Spitzensport. Anfangs ging es dabei um nationales Prestige. Das allein hat schon genügt. Dann, vor allem seit den 80ern, kam noch das Geld hinzu. Viel Geld. Das Recht, sich selber zu verwalten, das Recht, sich selber juristisch zu ordnen, insbesondere. Also ein ganz spezieller Fall, den man in keinem anderen Gesellschaftsbereich findet. Dadurch war er natürlich von Anfang an besonders interessant für Leute, die an wirtschaftlichen Profiten, insbesondere auch an nicht sauberen wirtschaftlichen Profiten, die ich transnational durch die ganze Welt dann schicken kann, ist er natürlich besonders interessant geworden für solches Gelichter. Der Fall Russland bringt das IOC nun ernsthaft in Bedrängnis. Man müsste das Land ausschließen von den Spielen. Aber Russland ist too big to fail und sehr gut vernetzt. Putin und IOC-Chef Bach können miteinander. Stets, wenn er, Flagge zeigen müsste, schweigt Bach. So auch jetzt. Mit welcher Prinzipienlosigkeit und Charakterlosigkeit und fehlender Haltung er über Jahrzehnte hinweg quasi in dieser Sportfamilie, wie man sich ja dort selbst bezeichnet, groß geworden ist. Offensichtlich bedarf es solcher Eigenschaften, um dann ganz oben anzukommen. Die Macht im Sport ist abgewandert. Strippen werden mittlerweile im Nahen Osten gezogen, feudalistische Strukturen. Gemeinsam mit den Funktionären aus dem Westen verkündet man dann, meist aus der Schweiz, hehre Ziele. Ganz viel Ethikaroma. Es geht hier wirklich nur ums Taschenfüllen, es geht um politische Durchstechereien, um Vetternwirtschaft. Es ist eine verfilzte, familiäre Welt. Die Herrschaften nennen sich nicht von ungefähr Familie, olympische Familie, Fußballfamilie. Und das überlebt sich. Und ich denke mal, in 20 Jahren haben wir eine andere Sportlandschaft. Die Glaubwürdigkeit von Olympia erodiert. In München und Hamburg hat die Bevölkerung gegen die Spiele gestimmt, nicht gegen den Sport. Sport ist viel zu großartig, um ihn den Funktionären zu überlassen. Was wir wollen, ist das Spiel, den Wettkampf und den Athleten. Er ist ein Künstler. Niemandsland ist eine Sendung für Leute in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Konto leer, das letzte Geld, Wohnungstür. Treppenhaus, Straßenlicht verloren gehen, bleich im Gesicht. Ein letzter Gruß von der Theke an das Leben, das du kanntest. Was jetzt fehlt, ist ein Weiser für den Weg, für die nächsten Wochen. Dein Arzt hat gesagt, es ist okay. Montagstrinken, Zeit überstehen. Liebe. besuchen, jemand suchend, alles abgesucht und niemand gesehen. Wach bleiben, bitte nicht schlafen, jemand muss da sein, der dich versteht. Dein Arzt hat gesagt, es ist okay, aber alles tut weh. Deine Freunde sagen mir, es geht vorbei, aber es geht nicht so leicht. In deiner Stadt leben über 3 Millionen und du bist heute Nacht unterwegs, um zu schauen, ob unter diesen 3 Millionen Viertel vor 11 am Vormittag an diesem wunderschönen Samstag, dem 20. August 2016, hier im Zentrum von Barcelona. Bertolt Brecht hat einmal gesagt, solange an einem Krieg nur ein einziger verdient, wird es Kriege geben. Der schmutzige, perfide, unglaubliche Krieg in Syrien geht weiter. Viele verdienen mittlerweile daran. Private Security Agencies, Söldnertruppen, Söldnerfirmen, Saudi-Arabien, Katar, Russland, USA, Großbritannien, Frankreich, alle sind sie dabei. Mittlerweile wird es natürlich eng für den Westen, weil Russland immer mehr die Fäden in der Hand hält. Die wechselhaften dramatischen Kämpfe in Aleppo zwischen syrischen Regimetruppen und Rebellen verdecken ein wenig, wer der entscheidende Akteur in diesem Krieg geworden ist. Russland, seit je Schutzmacht der Assad-Diktatur. Mit einer massiven Militärintervention hat es seit dem vergangenen September Assads erschöpfte Truppen vor dem Kollaps bewahrt. Mit tausenden Luftangriffen auf Städte und Stellungen der Rebellen hat Russland deutlich gemacht, dass es jeden Widerstand vernichten kann. Doch das ist nicht Moskaus eigentliches Ziel in Syrien, urteilen Experten. Es will beides, Bashar al-Assad an der Macht halten und eine international anerkannte Verhandlungslösung erreichen, um das Gros der Truppen abziehen zu können und nicht in einen endlosen Abnutzungskrieg wie vor 30 Jahren in Afghanistan hineingezogen zu werden. Dafür aber müsste Assad zumindest kosmetische Konzessionen machen, Willen zum Frieden zeigen und eine Einheitsregierung unter Einschluss von Teilen der Opposition bilden, was er nicht tut. Denn Russlands Intervention hat Assad so mächtig gemacht, dass er sich nun Russlands Wünschen widersetzt und den totalen Sieg will, ohne Kompromisse. Dieser Krieg ist für die einen ein Machtspiel, für die anderen aber eine Flüchtlingsursache. In diesem grausigen Gemetzel entstehen immer mehr Flüchtlingsströme, die eine Heimat suchen, jenseits und weit ab von diesem grausamen Morden und Unterdrücken. Ich habe hier für die Niemandsland-Hörerinnen und Hörer eine kleine Reportage ausgesucht aus dem Spiegel TV. Da sprechen Flüchtlingsfrauen aus Aleppo, die mittlerweile in Berlin gelandet sind, über ihr Schicksal. Hören wir da einmal rein. Ihr Handy ist für Ghada Ibrahim die einzige Verbindung zu ihrer Familie in Aleppo. Die 50-Jährige kam vor 2 Jahren nach Berlin. Ein Teil ihrer Angehörigen blieb in der Heimat. Wir haben zuletzt vor 2 Tagen telefoniert. Es ist schlimm. In letzter Zeit hat es in ihrem Viertel häufig Gasbombenangriffe gegeben. Sie hocken in einem kleinen Raum zusammen. Oft haben sie nichts zu essen. Eine Bombe hat das Wohnhaus ihrer Eltern zerstört. Seitdem lebt Ghadas 86-jähriger Vater mit ihren 3 Schwestern, Schwiegersohn und 2 Enkeln im Keller eines Nachbarhauses unter erbärmlichen Bedingungen. Mein Vater ist sehr alt. Eine meiner Schwestern ist geistig behindert. Sie muss ständig betreut werden. Meist gibt es kein Wasser oder Strom. Außerdem haben sie kein Geld mehr. Sie sind auf fremde Hilfe angewiesen. Ghada Ibrahims Hoffnung, die Flüchtlingspaten Berlin. Der Verein hilft, Familienangehörige bereits in Deutschland lebender Syrer auf legalem Weg nachzuholen, mit Hilfe deutscher Bürgen. Spenden decken die Kosten. Betreuer helfen beim Zurechtfinden in der neuen Heimat. Bei der Familie Jakan waren die Flüchtlingspaten erfolgreich. Willkommenstreffen in den Räumen des Vereins, ein Kennenlernen und ein Wiedersehen. Die Großeltern haben es vor 2 Wochen geschafft, Aleppo über Beirut zu verlassen. Nun sind sie wieder bei einem Teil ihrer Kinder und Enkelkinder. Ein anderer Teil der Familie blieb in Syrien. Unser Leben war wie eingefroren. Wir hatten furchtbare Angst, immer wieder Schocks durch die Angriffe. Es war furchtbar schwer, dort zu leben. Ich bin sehr froh, jetzt hier in Berlin in Sicherheit zu sein. In unserer Straße gab es ständig Bombenangriffe. Man kann sich das kaum vorstellen. Vor 3 oder 4 Monaten ist eine Bombe direkt auf unser Haus gefallen. Das halbe Gebäude wurde zerstört. Wir konnten kaum noch schlafen. Ich hatte immer einen Rucksack neben dem Bett stehen, damit wir vom 4. Stock in den Keller rennen konnten, wenn etwas passierte. Bilder aus Aleppo vom 10. August. Mehr als 1 Million Menschen sollen noch in der geteilten Stadt leben. Laut internationalem Rotem Kreuz ist hier niemand mehr sicher. Jeden Tag sterben Menschen durch Bomben in ihren Wohnungen oder auf der Straße. Aber es gibt auch noch Leben in Aleppo. Die Leute gehen trotzdem zur Schule und zur Arbeit, wenn auch in ständiger Angst. Man kann sich nicht daran gewöhnen. Oft ist es fast unerträglich. Aber was bleibt den Menschen übrig? Sie atmen und leben irgendwie weiter. Sie haben ja keine Wahl. Auch Ramziyem Lais ist seit gut 2 Wochen in Berlin bei ihrem Mann und ihrem Sohn. Nur schweren Herzens ist sie gegangen, trotz der Gefahr. Ich habe noch eine Tochter dort. Sie hat einen Mann und ein Baby. Ich hatte mein Visum für Deutschland schon, aber ich wollte sie nicht verlassen. Aber jetzt musste ich gehen, sonst wäre mein Visum abgelaufen. Ich habe große Angst um meine Familienangehörigen. Jeden Tag kann ihnen etwas passieren. 3 Frauen, 3 Schicksale, 3-mal die Sorgen um Angehörige in Aleppo und ein Krieg ohne absehbares Ende in einer halb zerstörten Stadt. Knochen bis ungeknickt, Gänge endlos verstrickt, Wände bis hier nicht kriegt, Atemlos, Panik strickt, Knochen bis ungeknickt, da Beherrschung. Bis zu den Nachrichten noch ein paar musikalische Informationen. Die Gruppe Messer hat ein neues Album herausgebracht, das heißt Jalousie. Und dazu gibt es einiges zu sagen. Diese deutsche Post-Punk-Band Messer hat nun ihr drittes Album rausgebracht. Hat sich's gelohnt? Wer mit dem Messer ins Gefecht zieht, schreibt der Spiegel in einer CD-Kritik, hat sich für den Nahkampf entschieden. Das Messer vom domestizierten Nutella-Schmiergerät, mal abgesehen, ist ein unelegantes, ein brutales Werkzeug. Kurz und scharf hinterlässt es verheerende Wunden, wenn man ihm zu nahe kommt. Für zwei ziemlich gute Alben war Messer der perfekte Name für die Band, um den zwischen Münster und Berlin pendelnden Songschreiber, Sänger und Künstler Hendrik Otremba. Auf Im Schwindel von 2012 und Die Unsichtbaren von 2013 machte er den kaltwütigen deutschen Postpunk, den Hamburger Bands wie Die Erde und Kante in den 80ern und 90ern etabliert hatten, für die Gegenwart gültig. Auch Fehlfarben und Die Scherben, Joy Division und Gang of Four, geistern bis heute durch die bleiern vorantreibende Musik von Messer, in deren Texten Otremba zumeist die Position desjenigen einnimmt, der sich vom Geschehen abgetrennt fühlt. Isoliert und unverstanden, kaum noch am Leben. Vielleicht schon tot. Mit wachsender Verzweiflung stocherte und schrie sich Otremba durch Bahnen und Membranen, durch Staub, Neonlicht und weißen Rauch. Immer auf der Suche nach Gefühl, nach Resonanz. Ein von Noir-Filmen, Nouvelle Vague, Romantik und Romy Schneider besessener Sam Spade im ewigen Zwielicht. Resonanz gab es durchaus bei Kritikern und Publikum gleichermaßen. Ein drittes Album im gleichen Stil wäre auf großes Wohlwollen gestoßen. Es gibt nicht viele in Deutschland, die so scharfkantig und schroffe Rockmusik können. Doch nach zwei kurz hintereinander folgenden Alben war es Zeit für eine Zäsur, die nun einschneidender wurde als erwartet. Jalousie ist das schwierige dritte Album einer Band, die versucht, ein Messer als Florett zu benutzen. Hören wir mal ein Stück. Der Mann, der zweimal lebte. Die Gruppe Messer von ihrem neuen Album. Ich steh nicht vor Gewinn. Es ist Samstag, der 20. August 2016. Niemandsland, Katastrophen und kommentierte Meldungen. Beginnen möchte ich mit einer Nachricht zum Thema Aufrüstung, Atomkrieg. Obama rüstet auch in Deutschland auf. Die in Deutschland stationierten Atombomben der USA sollen modernisiert werden. Jawohl, nicht etwa abgezogen, sondern modernisiert. US-Präsident Barack Obama hat kurz vor Ende seiner Amtszeit die letzte Entwicklungsphase für eine neue Version nuklearer Bomben gebilligt. Die Waffe vom Typ B-61-12 soll ab dem Jahre 2020 in die Serienfertigung gehen und danach auch auf dem Luftwaffenstützpunkt Büchel in der Eifel stationiert werden. Die Bomben werden im Kriegsfall von Kampfflugzeugen abgeworfen. Dafür sind auch die Tornado-Jets des Luftwaffengeschwaders vorgesehen, das in Büchel beheimatet ist. Die US-amerikanischen Streitkräfte wollen zudem ihre strategischen Atomwaffen modernisieren. Sie haben die Industrie aufgefordert, bis 2017 Vorschläge für eine neue Generation atomarer Langstreckenraketen und einen neuen Marschflugkörper großer Reichweite vorzulegen. Vor allem Polen und die Balten drängen in der NATO seit Jahren darauf, die nukleare Abschreckung im Bündnis wieder zu stärken. Beim Warschauer NATO-Gipfel im vergangenen Juli erzielten sie einen Teilerfolg. Die Allianz warf Moskau eine unverantwortliche, aggressive Nuklearrhetorik vor. Und betonte, dass sie ihre Strategie im Lichte der Entwicklungen des sicherheitspolitischen Umfeldes weiter anpassen werde. So heißt das, ganz schön harmlos ausgedrückt. Aufrüstung wird im Lichte der Entwicklungen des sicherheitspolitischen Umfeldes dargestellt. Obama hatte zu Beginn seiner ersten Amtszeit 2009 die atomare Abrüstung zum Regierungsziel erklärt. Blablabla, bla, bla, hat nichts gebracht. Schade, Obama, die Zeit ist vorbei. Thema Bundeswehr, bleiben wir dabei. Es geht um die Hightech-Infanterie. Die Bundeswehr will ihre Infanteristen aufrüsten, doch der Soldat der Zukunft wird wohl eine rare Spezies bleiben. Die veranschlagten 570 Millionen Euro reichen nur aus, um ungefähr jeden 20. Heeressoldaten mit, Achtung, vernetzten Rucksackcomputer, Nachtsichtbrille Lucy, Helmdisplay und lautloser Funkkommunikation auszustatten. Laut eines vertraulichen Berichts des Verteidigungsministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestages kosten Entwicklung, Erprobung und Praxistests des Infanteristen der Zukunft, erweitertes System, bereits 211 Millionen Euro. Der Auftrag ging 2006 an eine Tochterunternehmung des Rüstungskonzerns Rheinmetall, doch das Unternehmen lieferte erst 2012 die ersten Hightech-Ausstattungen, denn es musste erheblich nachbessern. So war ein in die Kleidung integriertes ABC-Schutzsystem nicht realisierbar. Der Soldat hätte sich offenbar kaum bewegen können. Das Projekt sei ein einziges Konjunkturprogramm für Rheinmetall auf Kosten des Steuerzahlers und ein Fall für den Bundesrechnungshof. Das sagte Gesine Lötsch von den Linken. Sie ist Vorsitzende des Haushaltsausschusses und sie kritisiert diese Maßnahmen. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Die Türkei will mehr Einfluss auf den Krieg in Syrien nehmen. Ministerpräsident Yildirim kündigte so wörtlich ein aktiveres Vorgehen seines Landes an. Man müsse das Blutbad in Syrien beenden. Zudem sprach sich Yildirim für Gespräche mit Machthaber Assad aus. Politik der Türkei war es bisher, auf ein schnelles Ende des Regimes unter Assad hinzuwirken. Übungen für Bundeswehreinsatz im Inland im November möglich. Davon geht der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bouillon, den die Rheinische Post zitiert, aus. Die Diskussion über solche Einsätze zur Terrorabwehr hatte nach den Gewalttaten von München, Ansbach und Würzburg wieder Fahrt aufgenommen. Flüchtlingsunterkunft im bayerischen Größweinstein abgebrannt. 8 Asylbewerber, die in der ehemaligen Gaststätte wohnten, konnten sich ins Freie retten. Das Feuer richtete einen Sachschaden von etwa 100.000 Euro an. Erste Erkenntnisse zur Brandursache werden im Laufe des Tages erwartet. Offenbar noch genauere Kontrolle von Hartz-IV-Haushalten. Die Bild-Zeitung berichtet, die Bundesagentur für Arbeit habe alle Jobcenter angewiesen, mögliche Einkünfte und Vermögen solcher Haushalte stärker zu prüfen. Demnach sollten dafür auch Daten von in den Haushalten wohnenden Personen überprüft werden, die selbst keine Hartz-IV-Leistungen beziehen. Weltgrößte Messe für Computer- und Videospiele endet am Wochenende. Bis Sonntag rechnen die Veranstalter der Gamescom in Köln mit etwa 500.000 Besuchern. Viele Hoffnungen setzt die Branche auf das Thema Virtual Reality. Damit können Spieler mit Spezialbrillen in komplett künstliche Welten eintauchen. Das Wetter: in der Nacht im Südosten und Osten kräftige Regenfälle, morgen wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern oder kurzen Gewittern. 16 bis 24 Grad. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Thema innere Sicherheit, Thema das Panikorchester, schreibt der Spiegel. Die Innenminister der Union überbieten sich mit Vorschlägen für schärfere Antiterrorgesetze. Anstatt die Bürger zu beruhigen, sorgen sie für Verwirrung. Er könne die Sorgen der Menschen verstehen, sagte der Minister, und deshalb müsse der Staat das Mögliche tun. Kriminelle Ausländer müssten leichter in Abschiebehaft genommen werden können, das fordert er. Die Facebook-Seiten von Flüchtlingen, die aus den Nachbarländern Syriens und Deutschlands kommen, sollen künftig auf IS-Nähe durchforstet werden. Den Datenschutz will der Minister lockern, um mehr Videoüberwachung zu ermöglichen und vieles, vieles mehr. Auch das Wort Besonnenheit nimmt de Maizière an diesem Donnerstag wieder in den Mund. Aber nur einmal. Deutlich häufiger spricht er nun von Entschlossenheit. Sicherheit hat viele Seiten, sagt de Maizière. Dazu gehöre auch Härte. Doch es geht noch härter. Noch bevor de Maizière seinen groß angekündigten Auftritt hat, macht eine Berliner Erklärung der Innenminister von CDU und CSU die Runde, die eigentlich erst kommenden Donnerstag öffentlich werden sollte. Das sechsseitige Papier ist mit einem hochtrabenden Zitat von Wilhelm von Humboldt überschrieben. Ohne Sicherheit ist keine Freiheit. Dann folgt eine Liste mit 27 Forderungen. Mehr Polizei, mehr Befugnisse für die Bundeswehr im Innern, mehr Vorratsdatenspeicherung, Verbot der Vollverschleierung, Sanktionen gegen Integrationsverweigerer bis hin zur Ausweisung. Sogar den uralten Wahlkampfschlager der Union, mit dem einst Roland Koch in Hessen auf Stimmenfang ging, kramten die Verfasser wieder hervor. Die doppelte Staatsbürgerschaft, die das rot-grüne Kabinett unter Gerhard Schröder im Jahr 2000 deutlich mehr Menschen einräumte und die Schwarz-Rot 2014 weiter liberalisierte, soll wieder eingeschränkt werden. Das zielt vor allem auf die mehrere hunderttausend Deutsch-Türken, die beide Pässe haben und deren Loyalität nun von Teilen der Union offenkundig in Frage gestellt wird. Wer sich für die Politik ausländischer Regierungen engagieren will, dem legen wir nahe, Deutschland zu verlassen, heißt es in dem Papier. Integration, Sicherheit, Antiterrorkampf, Türkei-Politik, alles verschwimmt. Ein Jahr nach Merkels Wir schaffen das ist in der Union wenig übrig geblieben vom Optimismus des vergangenen Sommers, als sich die Kanzlerin noch überzeugt gab, dass das starke Deutschland hunderttausende Zuwanderer aufnehmen, ausbilden und ins Arbeitsleben integrieren könne. Nun offenbaren die jüngsten Überlegungen der konservativen Innenpolitiker, wie sehr die Angst zur Triebfeder der Republik geworden ist. Die Angst der Bürger vor Terror und Gewalt und die Angst der Politiker vor dem Wähler. Denn die maßgeblichen Kräfte hinter der Berliner Erklärung sind zwei Männer, in deren Bundesländern im September gewählt wird. Der Mecklenburg-Vorpommersche Innenminister Lorenz Kaffier, der die Vorschläge zusammengetragen hat, und der Berliner Innensenator Frank Henkel, der sie begeistert unterstützt. Seit Wochen sollen die beiden ihren Aufschlag vorbereitet haben. Kaffier und Henkel sind die Spitzenkandidaten der CDU in den beiden nordöstlichen Bundesländern, wo ihnen die AfD im Nacken sitzt. Mit Slogans wie Bürger besser schützen und Asylchaos sofort stoppen, plakatieren die Rechtspopulisten die Straßen. In beiden Bundesländern droht die Union aus der Regierung zu fliegen. In ihrer Panik bedienen die wahlkämpfenden CDU-Innenminister die vermuteten Ängste der Bürgerinnen und Bürger, so absurd das auch im Einzelnen sein mag. Die Zahl der Burka-Trägerinnen in Mecklenburg-Vorpommern jedenfalls dürfte überschaubar sein. Selbst Fachleute aus dem Sicherheitsapparat wundern sich über das Sammelsurium an Maßnahmen. Das Papier liest sich wie blanke Panik vor der AfD, sagt zum Beispiel André Schulz vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Natürlich freuen wir uns über mehr Personal, aber bei vielen anderen Aspekten ist die Frage erlaubt, ob sie wirklich für Sicherheit sorgen können. Die jüngste Umfrage von Infratest, The DIMAP, für den ARD-Deutschland-Trend dürfte in den Parteizentralen nicht gerade zur Beruhigung beigetragen haben, schon gar nicht im Konrad-Adenauer-Haus der CDU. Nur noch ein Drittel der Deutschen hält die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin für richtig. Drei Viertel haben Angst vor Terroranschlägen. Wir müssen jetzt handeln, drängt CDU-Wahlkämpfer Kaffier. Jetzt, in den vergangenen Monaten, wurden die Sicherheitsgesetze bereits verschärft und das Asylrecht mehrfach eingeschränkt. Da sei ziemlich hartes Zeug dabei gewesen, räumen selbst Regierungsvertreter ein. Nach den Amokläufen und Anschlägen der vergangenen Wochen präsentierte schließlich Bundeskanzlerin Merkel einen 9-Punkte-Plan, der von A wie schnelle Abschiebung bis Z wie verstärkte Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten reichte. Keiner der 9 Punkte war völlig neu, aber alle werden seitdem mit noch größerer Werbe vorangetrieben, darunter der erleichterte Einsatz der Bundeswehr im Innern, mit dem sich Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zu profilieren versucht. Die Schwesterpartei CSU setzte in ihrer Kabinettsklausur im bayerischen St. Quirin noch einen drauf und forderte Fußfesseln für sogenannte Gefährder. Und die Abschiebung von Flüchtlingen in Krisengebiete dürfe kein Tabu mehr sein, mahnte Innenminister Joachim Herrmann. Wer soll bei all diesen Forderungen noch den Überblick behalten? Bundesinnenminister de Maizière hat in dieser Woche mit einer weiteren, offenkundig unausgegorenen Idee für Irritationen gesorgt. Noch bevor er seine 16-seitige Liste präsentierte, sickerte durch, dass er zur Früherkennung von Anschlagsplänen angeblich die Schweigepflicht für Ärzte lockern wolle. Ja, Sie haben richtig gehört. Die Ärzte sollen also jetzt auch als Denunzianten eingesetzt werden. Damit brachte er nicht nur die Mediziner gegen sich auf, sondern überrumpelte auch seinen Parteifreund Hermann Gröhe. Der Gesundheitsminister befand sich auf einer USA-Reise. Die Überlegungen waren mit seinem Ressort nicht abgesprochen. Bereits heute, so heißt es in Gröhes Ministerium, hätten die Ärzte alle Möglichkeiten, aktiv zu werden, sollten sie Hinweise auf eine konkrete Terrorgefahr haben. Wenn ein Attentäter oder Amokläufer etwa in einem Therapiegespräch Anschlagspläne offenbare, seien die Ärzte schon jetzt befugt, die Behörden zu informieren. Würde man die Regelungen verschärfen, führte das möglicherweise dazu, dass gefährdete Menschen gar nicht erst zum Therapeuten gingen. Ein paar Zahlen zur Situation in Deutschland. Vertrauensverlust, Befragte, die mit Angela Merkels Arbeit unzufrieden bzw. zufrieden sind. Das waren zum Beispiel im August vergangenen Jahres über 75%. Dann nimmt die Migration nach Deutschland dramatisch zu. Ein paar Monate später schon waren es nur noch 66%. Dann gegen Jahresende 49%. Bei den Übergriffen in Köln ging es dann ganz runter in den Keller. Sexuelle Aggressionen von, wir wiederholen noch einmal, Tausenden von arabischen Männern gegen Frauen. Dann geht's ganz nach unten nach den Terrorattacken in Würzburg und Ansbach, nur noch 47%. Zufriedenheit mit Merkels Flüchtlingspolitik, keine wenig, waren im April 58%, hohe, sehr hohe 42%. Und nun im August sind nur noch 34% zufrieden mit Merkels Flüchtlingspolitik. 65% haben keine oder wenig Zufriedenheit mit Merkels Flüchtlingspolitik angegeben. Im Spiegel von vergangener Woche schrieb die Feministin Alice Schwarzer einen Essay. Der gekränkte Mann, warum islamistische Propaganda nur die Ideologie der Stunde ist, die Gewalt gegen Frauen und Fremde rechtfertigt. Ich zitiere einmal eine Stelle, eine Passage aus diesem sehr langen, dreiseitigen Essay. Da sagt Frau Schwarzer, anstatt die aufgeklärten und fortschrittlichen Muslime zu unterstützen, führen wir verlogene Dialoge mit rückwärtsgewandten Muslimverbänden und deren Lobbyisten und Lobbyistinnen, die nicht selten Konvertiten sind. Mit dieser Strategie haben wir in den vergangenen 20 Jahren nicht zuletzt die Mehrheit der nicht radikalen Muslime und Musliminnen im Stich gelassen. Die sind aus Angst vor den Radikalen verstummt oder aber sie radikalisieren sich selbst, wie wir in jüngsten Umfragen sowie bei den Pro-Erdogan-Demonstrationen in Köln sehen konnten. Da erklärten neuerdings sage und schreibe 47% der türkischstämmigen in Deutschland, dass für sie die islamischen Gebote über dem Gesetze stehen. Das ergab eine aktuelle Emnit-Umfrage. Es ist also Zeit, höchste Zeit, dass wir endlich unterscheiden lernen zwischen Islam und Islamismus, zwischen Glauben und Ideologie. Das eine ist eine Religion, bei der Selbstkritik und Reform Not tut, aber das ist Sache der Muslime. Das andere ist eine totalitäre, faschistoide Ideologie, deren Kern die Frauen- und Fremdenverachtung sowie Autoritätshörigkeit ist. Und das fängt nicht erst beim offenen Terror an, sondern hat seine Wurzeln in der Schriftgläubigkeit und im Hochmut gegenüber den Frauen und Ungläubigen. Die Probleme begannen ja nicht erst mit den Flüchtlingen, sondern schon vorher. Stichwort Kopftuch, Stichwort Geschlechtertrennung beim Schwimmunterricht, Stichwort Halla und Ramadan. Doch die 1 Million Menschen aus Kriegsgebieten, viele davon brutalisiert oder traumatisiert, haben das Problem dramatisch verschärft. Inzwischen mehren sich die Hinweise, dass manche vorgebliche Flüchtlinge offensichtlich mit der Absicht geschickt wurden, den Krieg nach Deutschland zu tragen. Es wird eine verschwindende Minderheit sein und es ist falsch, die Mehrheit dafür verantwortlich zu machen. Aber mit dieser Minderheit müssen wir uns beschäftigen. Der ganze Essay von Frau Schwarzer ist nachzulesen im Spiegel Nummer 33 vom 13.08.2016. Früher war alles schlechter. Thema Suizid in Deutschland. 1980 gab es doppelt so viele Suizide wie heute. Sie erhängten sich des Lebens müde. Sie erschießen sich, sie stürzen sich von Klippen, werfen sich vor den Zug. 10.209 Selbstmorde gab es in Deutschland im Jahr 2014. Das entspricht einer Rate von 126 pro 1 Million Menschen. Es sterben in Deutschland deutlich mehr Menschen durch die eigene Hand als durch Verkehrsunfälle, Mord, illegale Drogen und AIDS zusammen. Aber ihre Zahl ist stark gesunken. Rund 40 Jahre lang, von 1945 bis 1985, lag die deutsche Suizidrate immer bei ungefähr 220 bis 240 pro Million, also etwa doppelt so hoch wie heute. Dann folgten Jahre um Jahre der Besserung bis zu einem Tiefwert von 114 im Jahr 2007. Seither bewegt sich die Zahl ungefähr auf diesem Niveau. Als Hintergründe für die positive Entwicklung nennen Experten die Fortschritte in der Psychiatrie und der Medikation, Präventivprogramme und den steigenden Wohlstand. Suizid ist überwiegend Männersache und das Risiko steigt mit dem Alter. Beträgt die Suizidziffer 2013 bei 20- bis 25-jährigen deutschen Männern noch 113, Frauen 28, steigt sie bei den 85- bis 89-jährigen Männern auf 814 an, Frauen 146. Bekannt ist, dass die Suizidquote der DDR, vom Apparat damals streng geheim gehalten, immer weit über jener der BRD lag. 1975 betrug sie im Osten 362 und im Westen 209. Seither haben sich diese Werte angenähert, doch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gehören weiterhin zu den Bundesländern mit den meisten Suiziden, was im Übrigen schon vor der DDR der Fall war. Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Kommen wir zum Thema Donald Trump. Donald Trump hat behinderte Frauen und Ausländer verunglimpft. Doch nichts schien ihm dauerhaft schaden zu können, bis ein muslimischer Einwanderer das Wort ergriff. Vor gut zwei Wochen hat Vater Khan die Geschichte seines Sohnes auf dem Parteitag der Demokraten in Philadelphia erzählt. Seitdem ist sie nicht mehr privat. Es ging um Patriotismus, Integration und darum, dass ein Muslim sehr wohl ein guter Amerikaner sein kann. Der Sohn war im Irak von einer Autobombe zerfetzt worden. Die Geschichte des muslimischen Kriegshelden Humayun Khan hat den US-Wahlkampf verändert. Denn mit seiner Rede hat Khizr Khan eine Anklage verbunden. Ging es nach dem Republikaner-Kandidaten Donald Trump, sagte Khan, hätte ein Muslim wie Humayun gar nicht in den USA leben dürfen. Sein Sohn habe sich für das Land geopfert. Trump dagegen habe in seinem ganzen Leben nichts und niemanden geopfert. Trump konterte umgehend und machte sich über die Familie Khan lustig, beleidigte die Mutter. So etwas kommt in den USA ganz schlecht an, denn Goldstar-Familien, das sind solche, die einen Angehörigen im Krieg verloren haben, gelten gerade unter Patrioten als unantastbar. Trumps Wahlkampfkampagne schlingerte seit dem Schlagabtausch mit den Khans von einem Tiefpunkt zum nächsten. In Umfragen liegt er nun nicht mehr vor seiner Konkurrentin Hillary Clinton, sondern weit hinter ihr. Seit der Rede häufen sich die schlechten Nachrichten für seine Wahlkampfhelfer. In der vergangenen Woche stellten sich 50 Sicherheitsexperten aus der Regierungszeit des Republikaners George W. Bush gegen Trump. Der Mann sei eine Gefahr für Amerika. Dann wurde sein neues Wirtschaftskonzept als großer inhaltlicher Wurf geplant zerpflückt. Zuletzt insinuierte Trump öffentlich, Clinton könne als gewählte Präsidentin vielleicht nur noch von Waffenfans gestoppt werden. Also ein Aufruf, den man interpretieren könnte mit »Knallt die Bestie ab«. Und schließlich warf er noch Barack Obama vor, den, Achtung, Islamischen Staat mitgegründet zu haben. Im Trump Tower in der New Yorker Fifth Avenue fragen nun mittlerweile selbst engste Mitarbeiter, ob sich der Einsatz für diesen Kandidaten noch lohnt. Und Khan, der Vater des im Irak gefallenen Soldaten, könnte nach der Präsidentschaftswahl im November als der Mann in die Geschichte eingehen, der die Wende im Duell zwischen Trump und Clinton eingeleitet hat. Ich gehe meinen Weg. Du weißt nicht, dass es mich gibt, und ich kenne dich nicht. Zwischen uns feliz cumpleaños. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Willkommen. Sie haben Post. Meine Damen und Herren, Sie hören Niemandsland 91.4 FM hier bei Contrabanda in Barcelona, das alternative, kommerzfreie Radio der Stadt. Die Frage ist, ob wir bald überflüssig werden, die Menschen. Immer mehr Roboter übernehmen die Arbeit, immer mehr Maschinen machen das, was Menschen tun, immer mehr Automaten übernehmen Funktionen, kassieren in Supermärkten, bedienen uns in Banken. U-Bahnen ohne Fahrer sind schon längst gang und gäbe. Nun versucht die Industrie natürlich mit großer Werbe ein Automobil ohne Fahrer auf den Markt zu drücken. Wer erinnert sich noch an die alten Zeiten, als man das Motorgeräusch des VW-Käfers hörte? Von 7 Millionen Besitzern in der ganzen Welt machten viele Eigenschaften des Volkswagens berühmt. Aber die allerwichtigste ist, dass dieser Wagen läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Man hat ja damals schon versucht, den Leuten einzuflüstern, dass der VW-Käfer von alleine fährt. Man braucht sich nur einzusetzen und nur das Lenkrad zu halten. Es geht aber auch um das Thema menschliche Versuchskaninchen. Tesla will mit seinem Autopilot-Modus das Zeitalter des autonomen Fahrens einläuten, so heißt das offiziell. Eine gefährliche Strategie, denn die Technologie ist noch nicht so weit. Wer dieser Tage auf dem Highway 101 von San Francisco in Silicon Valley einen Tesla überholt, dem bietet sich oft das gleiche Bild. Manche Fahrer beschäftigen sich mit ihrem Smartphone oder gehen Dokumente durch. Andere schauen entspannt in die Landschaft, die Hände hinter dem Kopf verschränkt. Die Kontrolle über das Auto hat der Computer. Hier das Radio ein, gut eingestellt, so klingt es dann und wir erobern nun die Welt. In amerikanischen Metropolen wie Los Angeles, Miami oder New York scheint es, als wäre das selbstfahrende Auto bereits Realität. Teslas gehören zum Straßenbild. Vor allem junge, gut verdienende Technik-Enthusiasten entscheiden sich eher für den Elektrosportwagen als für einen Mercedes-Benz, BMW oder Audi. Und nichts begeistert sie mehr als der vergangenen Oktober eingeführte Autopilot, wie Tesla seine Fahrassistenztechnologie ebenso großspurig wie irreführend nennt. Viele Pendler erleichtern sich seither die Fahrt ins Büro, indem sie mitunter während eines großen Teils der Strecke dem Computer das Steuer überlassen, so erzählen Besitzer des Elektrowagens. Daran hat sich auch nichts geändert, seit bekannt wurde, dass ein Tesla-Fahrer im US-Bundesstaat Florida mit eingeschaltetem Autopiloten tödlich verunglückt ist. Am Freitag vor einer Woche kam es zu einem weiteren Tesla-Unfall, diesmal mit dem Modell X, einem Geländewagen. Der Fahrer gab an, beim Unfall sei der Autopilot eingeschaltet gewesen. Die Verkehrssicherheitsbehörde untersuchte, ob der Autopilot den Crash verursacht hat. Die Details des tödlichen Unfalls von Anfang Mai sind dagegen bekannt. Der Tesla raste ohne zu bremsen unter einem Sattelschlepper hindurch, der abgebogen war und die Fahrbahn überquerte. Die Sensoren hatten den Anhänger als ein über dem Highway hängendes Straßenschild interpretiert. Der Fahrer des Sattelschleppers sagte, er habe gehört, dass im Wrack ein Harry Potter-Film lief. Die Polizei bestätigte, einen tragbaren DVD-Player gefunden zu haben. Der Unfall passierte schon am 7. Mai, aber Tesla informierte die Öffentlichkeit erst am 30. Juni, nachdem die amerikanische Behörde für Verkehrssicherheit die Ermittlungen aufgenommen hatte. Erstaunlich an dem tödlichen Unfall ist, dass er nicht früher passierte. Das teilautonome Fahrsystem von Tesla ist nicht ausgereift, sondern eine Beta-Version, die der Autohersteller von rund 70.000 Kunden im Live-Betrieb testen lässt. So soll das System lernen und besser werden. Dass längst nicht alles klappt, lässt sich manchmal schon im Stop-and-Go-Verkehr beobachten, wenn ein Tesla ruckartig einem plötzlich die Spur wechselnden Vordermann folgt, weil die Sensoren sich an vorausfahrenden Fahrzeugen orientieren. Tesla betont, die Fahrer würden aufgefordert, auch im Autopilotmodus die Hände am Steuer zu lassen. Im Internet kursieren allerdings Videos von Tesla-Fahrern, die auf der Autobahn auf dem Rücksitz sitzen und den leeren Fahrsitz filmen. Die meisten Tesla-Kunden sind sich wohl ihrer Rolle als fahrende Versuchskaninchen bewusst. Ihre Begeisterung kann das aber nicht bremsen. Der Autohersteller hat eine geradezu fanatische Anhängerschaft, die stark an frühere Apple-Zeiten erinnern. Barcelona Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Ja, ich hatte ja nun einen kleinen Nachrichtenblock für Barcelona vorbereitet. Die Barcelona Nachrichten vom Sommer 2016. Ich habe während der Ferien einmal die wichtigsten Themen zusammengefasst und jeden Tag ein paar wichtige Dinge aufnotiert, die die Bürger und die Politiker und die Menschen hier in der Stadt beschäftigen. Ein Thema natürlich, das den Sommer 2016 in ganz Europa prägt, ist der Terrorismus bzw. die Terrorismusprävention. Seit Ferienbeginn Ende Juli und aufgrund der Massaker von Nizza patrouillieren schwer bewaffnete Spezialkräfte der Mossos, der katalanischen autonomen Polizei, die Strände und Strandpromenaden der katalanischen Küstenorte, wie zum Beispiel im Alt Empordà. Nach dem dschihadistischen Amoklauf vom 14. Juli in Nizza, als ein Killer-Islamist mit einem LKW in eine Menschenmenge raste, wäre ein Terrorschlag in Spanien eine schwere Angelegenheit für die Sicherheit der Bürger und natürlich auch ein Schlag für die Tourismusindustrie. Thema Business hier in Barcelona. Die Deutsche Bank hat für 495 Millionen Euro das Einkaufszentrum Diagonal Mar in Barcelona gekauft. diese Shopping Mall in Meeresnähe war bisher eine eher für untere Schichten konzipierte Einkaufsmeile mit Kinos, Fnac, Billigklamottenläden. Jetzt soll das Ganze für Luxusfirmen und teure Markenkonzerne hochgestriegelt werden. Man versucht also, die reichen und höheren Mittelstände in diese Einkaufszentren zu locken. Eine Meldung vom vergangenen Sommer, vom 7. August, ein falscher Bombenalarm veranlasste die Polizei hier in Barcelona für mehrere Stunden die Verkehrsader Via Laietana zu räumen. Gott sei Dank war es eine, wie gesagt, Falschmeldung. Thema Tourismus in Barcelona. Nun fährt auch ein Tourismus-Nachtbus durch die Straßen Barcelonas. Die TMB-Verkehrsbetriebe haben der Versuchung nicht widerstehen können, auch diese Facette des goldenen Kalbes-Tourismus auszubeuten. Die Nacht. Selfies vor den Gaudi-Häusern bei Vollmond im Bus mit bunten Lämpchen. 19 Euro kostet die Tour. Bis zum 18. September sollen die Nacht-Touribusse durch die Stadt rollen. Thema Waldbrände. Waldbrände gab es bisher neben den verheerenden Großbränden in Galizien auch hier in Katalonien. Besonders im Alt Empordà und Tarragonès brannten große Waldflächen nieder. Das Thema Manteros, das sind die Straßenverkäufer aus Afrika, beschäftigt tagtäglich die Medien. Wir wissen schon, wir haben es schon oft betont, dass die Rechten versuchen, dieses Thema gegen die linke Bürgermeisterin Ada Colau zu benutzen, um die Situation hier in der Stadt so darzustellen, als sei hier dem kriminellen Mafiawesen Tür und Tor geöffnet, was nicht der Fall ist natürlich. Aufgrund des großen sozialen Drucks von Händlern, Geschäftsleuten und Polizeiführung sieht das Rathaus von Barcelona mit der Bürgermeisterin Ada Colau sich gezwungen, seine Politik gegen die illegalen afrikanischen Straßenhändler zu ändern. Die sogenannte Toleranz mit dieser Art von Verkaufspraktik, das heißt illegale gefälschte Markenartikel von Personen ohne Aufenthaltsgenehmigung, ohne Gewerbeschein, ist nun beendet. Statt die versprochenen sozialen Lösungen, Integration, Jobs und Wohnungen für die meist aus dem Senegal stammenden Manteros gibt es nun Polizeieinsätze und Beschlagnahmungen der Waren. Bis zu 900 Manteros waren es noch im Mai auf dem Paseo de Bourbon hier im Stadtteil Barceloneta. Die letzten Meldungen der letzten Tage sagen zum Beispiel, dass es nur noch 400 seien, die sich durch die Straßen schleppen mit ihren riesigen Bündeln. Man kann sie sehen. Manchmal verstecken sie sich. Sie breiten blitzschnell ihre Waren aus. Mit unruhigen Blicken schauen sie um sich. Und sobald irgendwo ein Pfiff oder ein Zeichen ertönt, schnappen sie sich das Zeug. Mit einem Ruck haben sie ihren Warenteppich zusammengezogen und verschwinden in den Nebenstraßen. 15 Jobs in einer Kooperative hat das Rathaus nun angefangen zu bilden und den Manteros anzubieten, um ihre Integration und die versprochenen sozialen Maßnahmen einzuleiten. Immerhin, es beginnt sich etwas zu tun. Thema soziale Ungerechtigkeit hier in Barcelona. Frauen verdienen in Barcelona 25% weniger Lohn als Männer bei gleicher Arbeitsleistung bzw. Ausübung der gleichen Tätigkeit am Arbeitsplatz. Dies geht aus einem Bericht des Rathauses von Barcelona zum Thema Lohn- und Einkommenssituation in Barcelona hervor. Am besten bezahlt werden laut dieser Untersuchung 40-jährige männliche Akademiker, zum Beispiel Ingenieure. Am schlechtesten bezahlt werden junge weibliche Angestellte im Hotel- und Gastronomiebereich. Thema Terrassenstreit in Barcelona. 7 Tische sind das Maximum für die Restaurants in den Säulengängen des Boqueria-Marktes. Am 28. Juli schloss das Rathaus die Terrassentische, die ohne Lizenz von den ca. 23 Lokalen aufgestellt worden waren. Der Boqueria-Markt ist eine Haupttouristenattraktion hier in Barcelona. Das heißt eine Goldgrube. Übrigens, diejenigen, die eine Lizenz haben, zahlen 1 Euro pro Tisch und pro Tag für die Lizenz. Das ist also wirklich eine Goldgrube für die Restaurants, Kneipen und Cafés. Thema öffentliche Verkehrsbetriebe hier in Barcelona, die TMB. 21 leitende Angestellte kassieren ca. 10.000 Euro monatlich und weitere 80 höhere Angestellte mehr als 80.000 Euro jährlich, was die Empörung besonders der Arbeiter und Angestellten, aber auch der im Rathaus vertretenen Parteien hervorrief. Die Zahlen wurden vom Rathaus im Zusammenhang mit dem Lohnkonflikt und dem Streik im Frühjahr veröffentlicht. Die Gewerkschaft CGT ist schon seit langem empört über die Kürzungen und den Personalabbau unter den Busfahrern. Wenige Rathäuser machen die Gehälter ihrer Direktoren und leitenden Angestellten öffentlich. Auch das ist eine Neuigkeit der alternativen Partei Barcelona en Comú und lässt natürlich die oberen Gehaltsklassen nun ein bisschen zittern, die für viel Nichtstun exorbitante Gehälter kassieren. Dann Thema Stadtteilfest im Modebezirk Gracia. Lautstark meldete sich am Mittwoch, dem 17. August, das Hausbesetzerkollektiv der sogenannten enteigneten Bank, Bank Expropiat, in den sozialen Medien. Man habe das Gebäude in der Travessera de Gracia 173 besetzt, nur 50 Meter vom geräumten Haus entfernt. Aufgrund der vielen tausend Besucher und Touristen beim Stadtteilfest Fiestas de Gracia ist es so gut wie ausgeschlossen, dass die gefürchteten Mossos d'Esquadra, die autonome katalanische Polizei, eine Räumung vornehmen lässt. Zu groß ist das Risiko von Straßenrandale bei den Feierlichkeiten, was man natürlich nicht will. Das wäre fatal für das fröhliche Fun-City-Bild von Barcelona. Am vergangenen 21. Juli hatten die Besetzer der enteigneten Bank einen ziemlichen politischen, moralischen Erfolg zu verbuchen. Bei einer Protestdemo gegen die Räumung hatten über 30 Gruppen und Kollektive sich solidarisch erklärt. Die Besetzer demonstrierten lautstark gegen die Immobilienspekulation und die Gentrifizierung ihres Viertels. Die besetzte Bank war eine Art Symbol des Widerstandes gegen diese Phänomene. Und hiermit beenden wir den kleinen Barcelona-Nachrichtenkomplex. Jo. Hast du nichts gelernt? Guck dir den Dieter an, der hat sogar ein Auto. Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Der gibt dir eine Festanstellung. Wenn du ihn darum bittest, Junge. Und wie du wieder aussiehst, Löcher in der Hose und ständig dieser Lärm. Und dann noch deine Haare, da fehlen mir die Worte, musst du die denn färben? Wie kommst du nach Hause, wir wissen nicht mehr weiter. Junge, brich deiner Mutter nicht das Herz. Es ist noch nicht zu spät, dich an der Uni einzuschreiben. Du hast dich doch früher so für Tiere interessiert, wäre das nichts für dich? Eine eigene Praxis, Junge. Und wie du wieder aussiehst, Löcher in der Nase und ständig dieser Lärm. Elektrische Gitarre und immer diese Texte, das will doch keiner hören. Was soll sagen? Nie kommst du nach Hause, so viel schlechter Umgang, wir werden dich enterben. Wo soll das alles enden? Wir machen uns doch Sorgen. Und du warst so ein süßes Kind. Und du warst so ein süßes Kind. Und du warst so ein süßes Kind. Du warst so ein süßes Kind. und immer deine Freundin. Er nimmt doch alle Drogen und ständig diese Lärm. Denk an deine Zukunft, denk an deine Eltern. Willst du, dass wir sterben? Ja, das war niemand Geringeres als Heino. Der hatte den Spieß umgedreht mit seinem Album mit freundlichen Grüßen, nachdem namhafte deutsche Rock- und Punkstars seine Lieder benutzt haben und Punk-Versionen draus gemacht haben und Rock-Versionen, hat er Lieder dieser selben Musikrichtungen genommen, Punk und Indie-Rock, und hat seine Heino-Version draus gemacht. Genial eigentlich, Heino wurde ja immer in die rechte Ecke eingeordnet. Das Lied Junge ist übrigens von Herrn Farin Urlaub. Ärzten. Junge. 3 Minuten 5 Sekunden mit freundlichen Grüßen von dem Album. Insgesamt sind da 12 Lieder drauf versammelt. Und ich kann nur sagen, klasse. Toll gemacht. Es gibt ja Leute, die sind Arschlöcher und werden nachher nette Menschen. Und es gibt Leute, die sind progressiv links und nette Menschen und werden nachher Arschlöcher. Bei Heino scheint wohl der erstere Prozess stattzufinden. Der Mann klärt sich, verklärt sich doch zu einem wissenden, sensiblen und leicht ins anarchistisch-punkig-rockige gleitenden Greis. Toll, Applaus. Wir müssen bald und gleich raus, aber nicht ohne noch dem Hörerpublikum zumindest einen Film vorzustellen. Ein Film, der vielleicht ein bisschen leise ist und leise daherkommt, aber sich doch lohnt, für besonders für Rainer Maria Rilke-Fans. Der Film heißt Lou Andreas Salomé. Die Muse will nicht küssen. Sie verdrehte allen den Kopf, dem zauberhaften Dichter Rainer Maria Rilke und dem vor Selbstbewusstsein strotzenden Philosophen Friedrich Nietzsche, der mit ihr Helden zeugen wollte. Es handelt sich um Frau Lou Andreas Salomé. 1861 in St. Petersburg geboren und 1937 in Göttingen gestorben. Sie war Schriftstellerin, Psychoanalytikerin und Muse. Sie hatte sich ein Keuschheitsgelübde auferlegt, das ihre Verehrer in die Raserei trieb und zu geistigen Höchstleistungen. Ich habe hier den Trailer des Films und da hören wir mal kurz rein. Mal kurz ein paar Daten. Wie ich dich liebe. Rätselleben, Trailer Deutsch. Am übrigens 30. Juli 2016 in die Kinos gekommen. Niemand muss sich fürchten. Gott ist überall. Dann ist Gott also auch in der Hölle? Die Entwicklung meines Charakters und meines Geistes. Sobald du Kinder hast, wird dein Leben ausreichend gefüllt sein. Ich habe also kein Recht auf eigene Entscheidungen. Darf ich vorstellen? Luise von Salomé, Friedrich Nietzsche. Von welchen Sternen sind wir uns hier einander zugefallen? Ich für meinen Teil bin bloß aus Zürich gekommen. Ich hatte heute Nacht einen Traum. Wir lebten zusammen. Eine Kameradschaft mit dem Ziel der geistigen Vervollkommnung. So hab ich mir das vorgestellt. Es verstößt gegen sämtliche Konventionen. Das ist die Frau, von der ich immer geträumt habe. Mein Name ist René Maria Rilke. Ich kann ohne dich nicht leben. Wir sind vom Schicksal füreinander bestimmt. Wenn sie mich nicht heiraten, will ich nicht mehr leben. Ich wusste, dass wir ein widerliches Frauenzimmer sind. Ich werde niemals heiraten. Ich möchte frei sein. Willst du wirklich auf das Schönste im Leben verzichten? Fräulein von Salomé hat unsere kühnsten Erwartungen übertroffen. Danke. Haben Sie schon Pläne für weitere Projekte? Entschuldigen Sie, Professor Freud. Ich freue mich über Ihr Interesse an der Sache. Ich würde gerne bei Ihnen studieren. Du wirst ja immer alles haben. Warum nicht? Lassen wir das weg. Das geht niemandem etwas an. Das war also der Trailer des Films Lou Andreas Salome. Nun entdeckt die Filmbiografie Lou Andreas Salome eine bislang vergleichsweise unbekannte Figur der Geistesgeschichte. Eine Intellektuelle, die Rilke davon überzeugte, zum Beispiel seinen Vornamen René in Rainer umzuwandeln, was ihrer Meinung nach männlicher klang. Die Regisseurin Cordula Kablitz-Post und ihre vier Salome-Darstellerinnen, unter anderem Katharina Lorenz und Nicole Heesters, machen daraus eine interessante Emanzipationsgeschichte über eine Frau, die ihre sinnlichen Bedürfnisse nach und nach entdeckt. Ein interessanter Film. In Deutschland in den Kinos, hier wird er wahrscheinlich nicht kommen, aber natürlich im Internet zu finden. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Ich verabschiede mich. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, 2 Stunden hier im Niemandsland mit dabei gewesen zu sein. Ich wünsche Ihnen einen weiteren wunderschönen August. Wenn Sie Urlaub haben, genießen Sie ihn. Bleiben und werden Sie glücklich. Tschüss, Agur. Auf Wiedersehen. Nun, da sich der Vorhang der Nacht von der Bühne hebt, kann das Spiel beginnen, das uns vom Drama einer Kultur berichtet. ARD, ZDF, C und A, BRD, DDR und USA, BSE, HIV und DRK, GBR, GmbH, ihr könnt mich mal, THX, VHS und FSK, RAF, NSD und FKK, DVU, AKW und KKK, RHP, USW, LMAA, PLZ, UPS und DPD, BMX, BPM und XTC, EMI, CBS und BMG, ADAC, DLRG, Ojemine, GKZ, RTL und DFB, ABS, TÜV und BMW, KMH, ICE und Eschede, PVC, FCKW, ist nicht okay. MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt nur zu Füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt nur zu Füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. EKG und AOK, LBS, WKD und IHK, UKW, NDW und Hubert K, WTM, BKA, hahaha, LTU, TNT und IRA, NTV, THW und DPA, H&M, BSB und FDH, SOS 110, Tatütata, SRD, FDJ und KDW, FAZ, BWL und FDP, EDV, IBM und WWW, HSV, VfB, Ole, Ole, ABC, DAF und OMD, TM3, A und U und AEG, TUI, UVA und UVB, THC und OCB, ist was sich dreht. MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt ist nur zu Füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt nur zu Füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt nur zu Füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen,